Mühsame Erde aus Die gottlosen Jahre von Alfred Wolfenstein, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Mühsame Erde. O Gott, vielleicht sehnt eine Wiese sich nach mir, der schreibend den gehäuften Schreibtisch presst. Papier hält mich den Menschen, hält mich wirklich fest. In dieser dünnen Wüste geisterst du, mit Menschheit, unmenschliche, fiebrig du vor Zwang, dich selber folternd, sehnsüchtig nach Ruh und machtlos wie der urgespannter Gang. So arbeit ich, arbeitet ihr, um Arbeit dreht sich eine leicht geschaffene Welt, und das Gestirn in unserem Auge steht nicht mehr darüber, duldend angestellt. Wie meine Finger krauchen, tierisch grau, wie Schmetterlinge Licht sein können, der Feder sangloser Radau, mein Herz wird krank vor Wunsch hinauszurennen. Ende von Mühsame Erde. Gelesen von Sonja.